Sie haben gerade gemerkt, wenn Sie ein Buch kaufen wollen, Sie gehen in eine Bücherei und möchten gerne ein Buch kaufen, von wem auch immer, dann werden Sie merken, dass die Buchhändler immer wieder versuchen, Ihnen irgendein Buch mit Gewalt anzudrehen. Also es macht sich eine Brutalisierung der Bücherwerbung breit. Die Buchhändler sagen zum Beispiel, Sie kaufen Günter Grass, sonst setzt es was. Oder Sie kaufen Hermann Hesse, sonst geht's was in die Fresse. Oder du kaufst mir jetzt den Simmel ab, sonst schneide ich dir ins Ohrläppchen.